Liebe Trauergemeinde, eigentlich sollte der dritte Advent ein besinnliches Wochenende werden. Mal ausspannen, sich auf das Weihnachtsfest freuen, die Adventszeit genießen. Doch jener Anruf am Samstagmorgen gegen 9 Uhr, durch den mir Jutta die Nachricht übermittelte, dass der Vater in der Nacht von Freitag auf Samstag im wahrsten Sinne des Wortes eingeschlafen sei, hat mich tief getroffen. Diese traurige Mitteilung war für mich mit der Bitte verbunden, Helmut Nöll in der Trauerfeier als Redner gemeinsam mit Ihnen die letzte Ehre zu erweisen. Ich habe überaus gern diese Bitte angenommen, auch wenn dieser Abschied nicht leicht ist, kam doch der Tod für alle unfassbar schnell. Da gab es keine Vorbereitungszeit, kein intensives Abschiednehmen, kein sich einstellen auf eine völlig neue und nie gekannte Situation. Was noch vor wenigen Tagen normal war, die Gegenwart von Helmut, gehört seit dem Wochenende der Vergangenheit an. Es wird nie mehr so sein, wie es bis Freitag war. Helmut Nöll lebt nicht mehr. Jeder hat den Verstorbenen in einer anderen Art und Weise kennengelernt. Aber nur 4 Personen auf dieser Welt erlebten Helmut Nöll als Lehrmeister, als einen der besonderen Art. Da betrat im Winter 1962 der damals 13-jährige Hans Otto auf Vermittlung seines Vaters, der hier am Ort die Post austrug und der von dem Verstorbenen gehört hatte, dass er einen Lehrling suchen würde, zum ersten Mal in seinem